Was unterscheidet Erwerbsimker von anderen Imkern, von den sogenannten Hobbyimkern? Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Thema dieser Ausgabe der Bienengespräche ist der Unterschied, wenn es ihn gibt, zwischen den ganz großen und den kleinen Imkern. Ein Gespräch mit Josef Stich ist geplant. Er ist Erwerbsimker und er ist Präsident des österreichischen Erwerbsimkerbundes. Mit einem eingefangenen Bienenschwarm hat er begonnen. Im zweiten Teil dann der Korrespondentenbericht, der Blick zu den Ständen draußen. Und Korrespondent dieser Ausgabe ist Martin Winter aus KC. Er ist Anfänger, also am anderen Ende der Skala der Imkerei, ganz zu Beginn. Aber auch bei ihm am Stand ist einiges los. Er wird es erzählen. Bienengespräch, 9. Ausgabe. Wir schreiben Mitte Jänner. Es ist nicht zu kalt, was ein Thema ist in der Imkerei. Mitte Jänner nicht zu kalt. Hätten wir gerne ein bisschen Kälte, Herr Stich, gell? Naja, wichtig ist die Kälte für die Imker eigentlich und eigentlich jetzt in Bezug auf die Bienen, dass es im November mal dementsprechend einmal kalt ist. Aha. Da wäre es gut, wenn man da ein paar Tage hätte mit dementsprechenden Minusgraden. Das hat den Hintergrund, dass die Bienen dann mit der Brut aufhören. Und wird dann Brutfreiheit im Bienenvolk haben und das ist essentiell wichtig für das Funktionieren, für die Effizienz und den Wirkungsgrad der Restentmilbung, die wir meistens dann im Dezember auf jeden Fall, für diese Restentmilbung ist es wichtig, dass wir keine verdeckelte Brut im Bienenvolk drinnen haben und das ist heuer zum Beispiel wieder mal, genauso wie im Vorjahr schon, leider nicht gewesen, weil der Herbst und bis Weihnachten eigentlich so warm war, dass diese Brutfreiheit in den meisten Fällen nicht zustande gekommen ist. Ja. Im Jänner ist es dann die Temperatur schon ein bisschen leichter? Jetzt ist es eigentlich so, dass ab jetzt, sage ich mal, ein ganz normaler, halbwegs gut temperierter Winter, muss jetzt nicht extra kalt sein, für die Bienen das Beste ist. Mhm. Also es sollten nicht irgendwelche dauernd nur Plusgrade haben. Mhm. Wobei es jetzt schon die Situation, also für die Erfordernisse der guten Überwinterung eigentlich die Situation schon wieder gedreht hat. Also meiner Meinung nach ist es ganz einfach so, dass jetzt ein milder Winter den verbliebenen Bienenvölkern eher dann die Überwinterung, die Restüberwinterung erleichtert. Also starker, wenn jetzt minus 15, 20 Grad kommen, ja. Das wäre für die Bienenvölker, vor allem jetzt für die Schwächeren und da, wenn da jetzt nicht so große Populationen in so einem Bienenstock drinnen ist, eher negativ, weil die dann ganz einfach das Problem haben, sich dann wirklich über diese Kälte dann drüber zu heizen und, sag mal, ab jetzt können wir ganz gut temperierten, nicht zu kalt, also sagen wir so um die 0 Grad, das wäre eigentlich jetzt bis zum Frühjahr hin das Beste. Ah ja, so wie es eigentlich jetzt ist. Das würde jetzt, wenn es so bleibt und ohne diese ewigen Hin und Her, die wir in den letzten Tagen und Wochen auch gehabt haben, das wäre an sich die optimale Temperatur und das optimale Witterung auch für die Bienen. Ich habe vor einigen Wochen gelesen in der Zürcher Zeitung, die immer sehr schöne meteorologische Beiträge auch haben, Mittwoch, in der Mittwochausgabe Forschung und Technik, dass es eigentlich ein ganz harter Winter hätte werden sollen oder werden wird noch, weil im Norden Russlands eine bestimmte Eissituation ist, eine bestimmte Wetterlage, was so eine Langfristvorhersage ermöglicht, gemeinsam mit El Niño, der wieder schwach ist und solche Geschichten. Nichts von dem ist eingetreten. Also ich sag's einmal so, bei allen diesen Langfristprognosen, und da kommen wir aus dem Bereich der Landwirtschaft, wo es die sogenannten Bauernregeln gibt. Mhm. Also die einzige Bauernregel, die ich im Laufe meines Lebens wirklich als hundertprozentig richtig feststellen konnte, dass die richtig ist, das ist, gerade da Mist, dann wird es weder anders oder es bleibt, wie es ist. Mhm. Und, das ist das Einzige, was wirklich hundertprozentig stimmt. Jetzt zu Ihnen ein bisschen noch geschwindes, genau. Mhm. Naja, wir sind da kopfüber schon hineingesprungen, aber ich stelle Sie am besten nochmal vor. Josef Stich, Sie sind Präsident des österreichischen Erwerbsimkerbundes. Das stimmt, ja. Und das Thema dieses heutigen 9. Bienengespräches ist diese Besonderheit des Berufes der Erwerbsimker kennenzulernen, besser kennenzulernen und auch Gemeinsamkeiten, aber auch Trennendes zum Hobbyimker, der eben mir jetzt ein Begriff ist oder unser Begriff schon ist, in Verbindung zu setzen. Und wir haben im Vorgespräch beim Telefonat gesagt, dass es irgendwie, es soll nicht das eine gegen das andere irgendwie gesetzt werden, weil eigentlich haben beide ein Anliegen. Aber es wäre schon interessant, jetzt einfach so die besonderen Sichtweisen eines Erwerbsimkers oder auch der Erwerbsimker kennenzulernen. Weil interessant ist das doch, dieser andere Blick. Naja, wie richtigerweise gesagt haben, also ich habe mich noch nie über die Unterschiede definiert, weil im Prinzip die wirklich essentiellen Themen für alle eigentlich gleich sind. Ja. Da gibt es wenig Unterschiede. Es ist vielleicht immer dann ein bisschen gewisse Themen, Problemstellungen sind in einer anderen Reihenfolge, in einer anderen Priorität vielleicht jetzt dann wichtig. Aber letztendlich, und wenn Sie jetzt explizit die Unterschiede wissen möchten, also ich sage es jetzt einmal aus meiner Arbeit, die jetzt zum Beispiel als Funktionär beim Erwerbsimkerbund habe, ja, es ist ganz einfach, man beschäftigt sich mit zusätzlichen Themen, die im Prinzip für einen, der halt das jetzt hobbymäßig macht, und ich sage dazu, ich habe selber 15 Jahre lang als Hobbyimker meine Bienen gehalten, bevor ich dann das schönste Hobby der Welt mit dem schönsten Beruf der Welt mehr oder weniger gewechselt habe. Ja, man beschäftigt sich mit zusätzlichen Themen, die man halt als, in dem Bereich, dass man halt weniger Bienenvölker nicht hat, sei es jetzt mit Sozialversicherungsfragen, mit Steuerfragen, mit dementsprechenden Kapazitätsfragen, ob man jetzt, wie man jetzt über die von der personellen Lage her über eine Saison, über eine arbeitsreiche Spitzensaison drüber kommt, wie man diese Spitzen, die Arbeitsspitzen abfedern kann, das sind die zusätzlichen Probleme. Aber die meisten anderen Probleme, sage ich mal, da ist nicht sehr viel. Das ist so ziemlich gleich. Und ich habe das einmal sehr, sehr imposante Geschichte. Da sind wir bei einer Diskussion und bei einer Verhandlung in einer Sitzung gesessen und dann ist es darum gegangen, dann habe ich einmal die 20 größten Probleme und Problemstellungen und Sorgen der Erwerbsimker, meinem Kollegen, das war damals der Präsident Ulz, der Josef Ulz, den ich sehr schätze, dargelegt und habe gesagt, doch 20. Es waren 20. Also das waren die Sachen, wo ich gesagt habe, das bewegt uns. Und dann habe ich gesagt, so und Sepp, und das ist auch, um diese unüberwindbaren Unterschiede zwischen den zwei Sektoren zu gehen. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt sagst du mir bitte, welche von den ganzen 20 Punkten, die ich jetzt vorgelesen habe, nicht auch eure Probleme sind. Ja. Mit Ausnahme jetzt, wie gesagt, Sozialversicherung, personelle Spitzenabdeckung und so weiter. Also, und hat eigentlich, es war alles, es hat passt. Also wir haben genauso, die Frage, eine zentrale Frage ist bei uns genauso die Varroa, das ist Vermarktung, das ist natürlich in den letzten Jahren auch das Thema der Pestizide und so weiter gewesen. Also das sind alles im Prinzip die gleichen Themen. Wo kriege ich die Rähmchen her, wie baue ich die Beuten, wo stelle ich sie auf? Wobei natürlich, da ist insofern vielleicht ein kleiner Unterschied, wenn du in einem Betrieb bist, von dem du dein Einkommen erwirtschaften musst, dann geht man vielleicht auf gewisse Themen ein bisschen konzentrierter und fokussierter zu. Das heißt, man hat doch jetzt nicht so viele Möglichkeiten zu experimentieren. Ja. Weil zu viele Experimente das wirtschaftliche Überleben, sage ich mal, gefährden würden. Also man muss sich da auf sichere Sachen legen und man muss halt dann wirklich versuchen, ein gutes Konzept zu entwickeln, das halt nachhaltig einem sowohl jetzt die Bienen erhält, als auch möglichst jetzt den Honigertrag für die Vermarktung sichert und so. Also da kann man sich nicht jetzt auf System wechseln von Jahr zu Jahr. Was im Kleinbereich durchaus möglich ist. Ich kann heuer komplett anders machen. Mit 10 Völkern kann ich nächstes Jahr komplett was anderes machen. Also diese Experimente hat man vorher gemacht im Hobby. Sicher. Und das man muss ja ganz klar dazu sagen, dass ein hoher Prozentsatz der jetzigen Erwerbsimker nicht als Erwerbsimker sozusagen geboren wurde, sondern die ganz einfach, wie Sie es zuerst gesagt haben, das, was sie besonders gern gemacht haben als Hobby, dann halt immer weiter ausgebaut haben, vom wirklichen Hobbybetrieb dann in Richtung von einem Nebenerwerbsbetrieb und dann oft dann halt wirklich zum Vollerwerbsbetrieb. Also das ist in der Gestehungsgeschichte der meisten Betriebe ist das eigentlich so. Auch bei Ihnen, wie Sie gesagt haben, und wie hat es mit Ihnen angefangen überhaupt? Vor der Hobbyimkerei, wie sind Sie da? Ihr Vater oder? Nein. Also ich bin mit circa 12,5 Jahren durch das Fangen eines freihängenden und herrenlosen, unter Anführungszeichen herrenlosen Bienenschwarms, bin ich auf die Idee gekommen, sowas fangen zu wollen, haben wir da ein paar Tipps geholt, völlig unbeschlagen, und habe dann mit Bruder und Cousin sind wir ausgerückt und haben den ersten Bienenschwarm gefangen. Wie, mit einer Kiste? Ja, hat man gesagt, es war so, ich wollte das Ding fangen, und ja, dann hat man halt einer, der halt schon lange nichts mehr damit zu tun hat, aber noch einiges ein bisschen an Ahnung gehabt hat, gesagt, okay, das ist ganz einfach, du stößt eine Kiste drunter, schüttelst einmal, dann fliegt ja eine, und ich war ganz fassungslos, dass es wirklich so einfach ist. Ja. Und ja, wir haben das dann irgendwie doch geschafft, dass man dieses Ding, war irgendwann relativ spät in der Saison und schon relativ lange auf dem Baum mit Sicherheit da geparkt, und war nachdem entsprechend auch ein bisschen nervöser, sage ich mal so. Mhm. Und ja, wir haben es geschafft. Mit Schutzkleidung ohne? Ja, es hat da von Meusenbär verrätte Schutzkleidung, die haben uns irgendwo aus einem verlassenen Bienenstand sozusagen ausgeliehen. Mhm. Und ja, wir haben aber nicht einmal gewusst, wie man die richtigerweise anlegt. Also, das war, also wie gesagt, wir haben es geschafft, das Ding da reinzubringen. Mhm. Und aus dem ist eigentlich meine Imkerei entstanden. Ja, also ich habe dann noch irgendwelche in verlassenen Bienenstöcken wild eingezogene Bienenvölker dann noch angeeignet. Das hat einmal irgendwann langer Zeit einmal meinem Onkel damals gehört, der gesagt, das kannst du nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben uns, und dann habe ich meine ersten drei Bienenvölker gehabt, und aus denen ist eigentlich mein Betrieb entstanden. Und was war die Faszination dran? Warum? Naja, zum einen einmal eine grundsätzliche Faszination für alles, was in der Natur ist, das habe ich immer schon gehabt. Ja. Und was dann halt dazu gekommen ist, wenn man jetzt irgendwo einen Tennisschläger neu entdeckt, wenn man irgendwas, diese Sportart, die war relativ sportlich. Ja, irgendwann ist das dann halt vielleicht nicht mehr so interessant. Dann liegt irgendwo der Tennisschläger in irgendeiner Ecke, und ich habe ihm seitdem nicht mehr angeschaut. Mhm. Bienenvölker und Bienen sind halt, das ist ein Lebewesen. Und ja, und das ist, verlangt halt dann Betreuung, und ich war noch nie einer, der was gern verkommen hat lassen. Mhm. Und die Bienen haben sich halt, ja, und die Bienen habe, da habe ich mir gedacht, okay, für die bin ich zuständig, und das ist daraus dann entstanden. Ich meine, haben Sie da Vorbilder, Großeltern, Eltern, die einfach, weil Nein. sie sagen, ich habe da nichts verkommen lassen, das sieht man ja bei irgendwem, dass wer achtsam mit den Dingen oder Lebewesen umgeht. Ja, ich meine, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, und das war für uns immer keine Frage, dass man ja Tiere es verkommen lässt oder schlecht behandelt. Ja, ja, das ja ist, und das, sage ich mal, das habe ich vielleicht von daher ja mitgekriegt, aber ja, das war für mich nie eine Frage, und das ist ja nach wie vor so. Und ja, und dann hat man halt, was halt die Faszination der Bienen ausmacht, das sage ich mal so, in gewisser Weise sind die Bienen sehr zuverlässig, sind immer gleich. Mhm. Wenn was irgendwie, es gibt natürlich sicherlich Situationen, wo sie ein bisschen mal anders sind, aber dann weiß man auch meistens wieso. Mhm. Und das war eigentlich immer ein Rückzugspunkt, wo man dann, wenn man irgendwo halt dann, sei es in der Pubertät, irgendwo Liebeskummer oder sonst was gehabt hat, zu den Bienen gegangen ist, und das wird halt angenehm gebrummt, und das war sehr zuverlässig. Ja? Also das sind so Sachen. Und das ist halt eine Faszination, und natürlich auch, wenn man mit den Bienen als Lebewesen Jahr ein Jahr ausarbeitet, man eben ganz einfach auch den Respekt vor diesem Funktionieren eines Bienenvolkes halt dann irgendwo einmal dann stark bewundert und das einen fasziniert. Und man muss ja da einerseits gar nichts reden bei den Bienen, auf der anderen Seite, wenn man dann den Honig verkauft, sehr viel Kommunikation dabei ist, wo man einfach mit Menschen in Verbindung tritt. Das wird dann auch nicht schrecken, Kommunikation. Ja, man, das ist sicherlich so. Es gibt da immer wieder halt verschieden veranlagte Imker-Menschen, die einen sagen, okay, die sind in der Ebene sehr gut. Also sage ich jetzt mal, den Produktion Honig zu erzeugen mit den Bienen, das sind begnadete Imker. Dann gibt es halt wieder die Leute, die halt begnadete Verkäufer sind und die halt dann begnadete Kommunikatoren sind, die halt dann, ja, manchmal kommt es auch vor, dass beide Eigenschaften in einer Person vereint sind, und ja, aber das ist halt eher, meistens ist es so, dass man schon eine gewisse Schlagseite in irgendeiner Richtung hat, und das ist dann halt, ja, aber es ist beides möglich. Ja. Also, wie ist dann weitergegangen? Drei Bienenvölker und dann 15 Jahre lang? Naja, ich habe dann bis zur Pubertät habe ich dann, also sagen wir 16, 17 Jahre oder so, habe ich dann immer mehr, eigentlich sukzessive ein bisschen mehr Bienenvölker gehabt. Was ist mehr? Naja, es war dann so immer mehr, das heißt bis 15, 16, 17 Völker habe ich damals gehabt. Das war in der Zeit, da hatten wir noch keine Varroa. Das war ein Imkern wie von einem anderen Stern, ja, das goldene Zeitalter, das durfte ich noch einige Jahre genießen, und dann, sage ich mal so, ab 85, so in dem Bereich, da ist dann die Varroa aufgetaucht. Und ja, die Bienen sind dann nicht nur aus Grund der Varroa, aber sie sind dann weniger wieder geworden. Und mein letzter Stand dann waren 3 Bienenvölker, die mehr oder weniger den Namen nicht mehr wert waren. Also da waren dann so ein Volk war so auf 2 Waben oder was und die anderen 2 auf 1,5. Und das war dann mein letzter Rest. Und den habe ich dann damals noch, da ist das erste Mal dann Amesensäure als mögliche Behandlung zur Varroa-Bekämpfung aufgekommen. Ich war nicht bereit, damals habe gesagt, okay, na, Chemie kommt in dem Sinn für mich da nicht in Frage und habe damals eigentlich das mehr oder weniger verweigert, da was anderes, Vollbergs war und was da gegeben hat, zu verwenden. Und dann ist auch ein Imker zu mir gekommen und hat gesagt, oh, da habe ich jetzt was für dich, das könntest du auch eventuell nehmen, das war nicht so tragisch. Und habe mir mit der Amesensäure dann im letzten Moment meine letzten 3 Völker dann gerettet und ja, und dann ist es wieder bergauf gegangen. Das ist dann noch ich habe dann mich entschieden, so um die 20, 30 Völker maximal zu haben. Mhm. Irgendwann ist dann die Frage gekommen, das so auf 60, 70 zu machen, also als zweites Standbein im Nebenerwerb, und dann ist die Erweiterung auf ca. 200 Völker gekommen. Ja. Und das ist meine jetzige Betriebsgröße in etwa. Ja. Und so ab 200 Völker ist man dann Erwerbsimker, weil es einfach rein ablauftechnisch eigentlich ein Mann, ja, oder wie sagt man denn, eine Person. Naja, es ist braucht. So, es gibt immer, die Betriebsgröße alleine sagt jetzt nichts. Es gibt Leute, die es nicht im Vollerwerb machen und mehr Völker haben. Das kommt immer dann darauf an, auf die Vermarktungsstruktur. Mhm. Wenn man jetzt Honig produziert und das dann im Großgebinde verkauft, dann kann man durchaus auch mehr Völker betreuen. Ohne jetzt Vollerwerb sein zu müssen. Mhm. Mit 200 Bienenvölkern ist man eher auf der unteren Ebene, auf der kleinen Ebene der Erwerbsbetriebe. Und das erfordert, wenn man jetzt wirklich ein Familieneinkommen erwirtschaften will, dementsprechend intensive Vermarktung, sprich Abfüllung in Gläser und das dann wirklich direkt zu vermarkten. Mhm. Das ist dann mehr, weil nur für Produktion für Honig im Großgebinde sind 200 Völker für Existenz sicher zu wenig. Mhm. Wie ist denn das von der Struktur her in Österreich jetzt, von den Erwerbsimkern? Gibt es da eine Handvoll große oder Riesen, oder gibt es da 200 mittlere, oder wie schaut das bei Ihnen jetzt aus? Naja, es ist immer die Frage, wo man das Parameter für die Größe ansetzt. Ja. Ich sage es einmal so, es gibt sehr, sehr viele Betriebe, die im mittleren Bereich sind. Großbetriebe gibt es auch einige, das sind jetzt aber nicht die Mehrzahl. Was heißt aber Mittel? Das ist ganz normal, also ich würde sagen, das ist wie in allen Bereichen. Was heißt Mittel und Groß in dem Fall? Also ich würde mal sagen, ein mittlerer Erwerbsbetrieb, ohne jetzt auf Vollerwerb oder Nebenerwerb sozusagen da abzustellen, sagen wir mal, da sind wir bei den kleinen Erwerbsbetrieben sind wir von 150 bis 200 und ein bisschen mehr. Die mittleren Betriebe würde ich so in der Größenordnung von 500, zwischen 500 und 1000 ansetzen, und dann die größeren Betriebe dann halb ab 1000 Völker aufwärts. Gibt es da Zahlen, die man jetzt, also sind das jetzt 5? Ich meine, das wäre jetzt Thema einer Recherche, aber Sie sind wahrscheinlich nein, also der nächste Mann meiner Recherche. Die ganz genaue Zahl habe ich nicht, aber es gibt doch einige, die über 1000 Völker haben. Es gibt sehr viele auch, die über 500 Völker haben. Und natürlich, würde ich mal sagen, der größte Anteil von den Betrieben ist, sage ich mal, zwischen 200 und 500 in dem Bereich. Also da ist eher, von der Anzahl her, sind die da sicherlich am meisten vertreten. Aber 100 mittlere oder 1000 mittlere oder 10 mittlere, wie ist, also mir fehlt nämlich rein vom Überblick her einfach die, ich sehe die Imker nicht in der Landschaft. Manchmal sehe ich einen Bienenstock irgendwo stehen. Bienenstöcke, Bienenstände, das ist dann schon richtig. Aber so jetzt, ich meine, es gibt 30 Klavierstimmer in Wien, ungefähr, wenn man im Branchenverzeichnis nachschaut. Und Erwerbsimker, die irgendwie, finde ich, dann doch nicht ständig. Also so viele dürften es nicht sein. Menge, also Anzahl. Kennen Sie die alle? Beim Namen? Alle kenne ich nicht beim Namen. Das ist nicht möglich. Also das ist selbst mir nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nein. Ja. Na gut, dann geht es ein bisschen so in die. Also wir reden nicht von einer Handvoll, ja? Ja. Wie Sie jetzt gemeint haben. Wir reden aber auch nicht von 5.000. Sicher auch nicht, okay. Ja, und dann sind Sie auf dem Weg zum, also praktisch Erwerbsimker und dann Präsident des Erwerbsimkerbundes, sind Sie praktisch ein Interessensvertreter. Also das ist ja für mich immer sehr faszinierend, diese Interessensgruppen, die es in jeder Thematik gibt. Und bei den Bienen gibt es auch Interessensgruppen. Wir treffen uns jetzt hier im Gebäude der AGES, das ist die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, dem Bund zugeordnet. Es sind, glaube ich, zwei Ministerien, die das betreiben. Sie kommen gerade von einer Besprechung. Was sind das für Interessens, die Sie da vertreten? Was ist da Ihre Aufgabe? Naja, wie Sie sagen, Interessensvertretung, das ist eigentlich ein zentraler Teil unserer demokratischen Verfasstheit, dass es ganz einfach notwendig ist, in verschiedensten Entscheidungsprozessen die Interessen einer Gruppe einzubringen. Ja. In diesem Fall der Erwerbsimker. In diesem Fall geht es darum, ich war hier jetzt in Ausübung der Agenten der Biene Österreich und die Biene Österreich ist ja eine Dachorganisation, die Interessen aller österreichischen Imker, nicht jetzt der Erwerbsimker vertritt. Ja. Und da ist es ganz einfach, da gibt es sehr viele Themen, wo es ganz einfach wichtig ist, die Interessen der Imker zu vertreten. Wenn es jetzt halt um neue Gesetze geht, ob das jetzt Tierseuchengesetz ist, ob das in irgendeiner Weise, wenn es um Zulassungen und von Pestiziden oder was geht, wo dann ganz einfach auch wichtig ist, dass man auf die Bienen Rücksicht nimmt. Oder wenn es darum geht, das war im letzten Jahr auch ein Thema, nach Möglichkeit, es zu schaffen, dass in der Gestaltung eines neuen Umweltprogrammes auf die Interessen, auf die Erfordernisse, auf die Bedürfnisse der Bienen, vor allem in dem Fall, sprich jetzt Blühflächen und so weiter, Rücksicht genommen wird. Und das kommt nicht von alleine, ohne dass es jemanden gibt, der diese Interessen vertritt. Dann wird man diese Inhalte in den gesetzlichen Regelungen nicht finden. Und vor allem ist ja auch so, dass es ja auch andere Interessensgruppen gibt, denen jetzt vielleicht nicht immer das ein Anliegen ist, was den Imkern ein Anliegen ist. Und da ist es ganz einfach dann wichtig, dass man sich da auch dementsprechend auch Gehör verschafft und die Interessen der Imker und auch der Bienen zu vertreten. Man muss auch dazu erwähnen, dass in vielen Bereichen, also was Biodiversität, Blühflächen, Vielfalt der Landwirtschaft, der Landschaft und der Landwirtschaft, die Imker ja im Prinzip zusätzlich die Vertretung auch von jenen mitmachen, jetzt nicht was jetzt bewusst, aber sozusagen automatisch, die keine Interessensgruppen hinter sich haben, wie zum Beispiel Solitärbienen, andere bestäuberte Insekten generell, die haben halt keine Interessenslobby hinter sich. Und das ist auch etwas, wo eigentlich wir auch in den letzten Jahren gesagt haben, okay, wir müssen uns bewusst sein, dass wir eigentlich in gewisser Weise auch für die eigentlich was mitmachen. Wie vertritt man Interessen? Kommunikation. Ganz einfach sagen, okay, aus dieser und dieser Position ist uns das und das wichtig. Und im Großen und Ganzen hat man in sehr vielen Bereichen, wird man da eigentlich sehr, sehr willkommen geheißen, weil es ganz einfach immer wichtig ist, dass Wissen, egal ob das jetzt auf nationaler Ebene, auch auf internationaler Ebene, sprich bei der EU, das Wissen von Leuten, die sich dabei möglichst gut auskennen, in irgendeiner Weise angeboten wird. Mhm. Weil es ist oft so, dass natürlich die Leute, die dementsprechende Regelungen, Gesetze und sonst was machen, natürlich nicht in allen Bereichen Fachleute sein können. Das heißt, man bringt eine Expertise mit, die man zum Beispiel in Form von Stellungnahmen zu Gesetzesvorschlägen abgibt, bei Besprechungen einfach eine Position vertritt, die untermauert ist durch eine Expertise, die man hat. So und die Leute sagen, das haben wir nicht gewusst oder die sagen, das haben wir gewusst, aber wer wusste nicht, dass es so wichtig ist. Zum Beispiel, ja. Ja, ja. Und es geht natürlich dann auch um Geld, um Entschädigungen, um Verteilung von Ressourcen. Weil bei Interessensgruppen ist auch immer neben dieser Expertise auch dabei, wer kriegt wie viel wofür letztlich. Also in den wenigsten Fällen geht es um Geld oder um Ressourcen. Mhm. Da geht es ganz einfach wirklich darum, dass die Bedürfnisse in dem Fall der Imker berücksichtigt werden. Mhm. Das Einzige, wo es wirklich vielleicht da im Entferntesten um Geld natürlich geht auch, das ist jetzt, wenn es jetzt um Förderung für Imker geht, ja, wie man die am besten so gestalten kann, dass möglichst nachhaltige Wirkung vorhanden ist, mhm. dass es möglichst alle irgendwie sich wiederfinden können. Das ist, würde ich einmal sagen, eine Art von Interessensausgleich, den man aber in der Branche schaffen muss, wo eigentlich die Verwaltung sehr froh ist, wenn sie was vorgelegt bekommt, wo sie das Gefühl hat, dass sich alle darin wiederfinden und mhm. das aus dem Grund, dass gut funktioniert. Und mhm. da ist es ganz einfach auch wichtig, dass man nachhaltige Sachen dementsprechend einbaut, die halt wirklich jetzt, wo es um Schulung geht, wo es um Weiterbildung geht, mhm. wo es auch um Investitionen für Imker geht, die nachhaltig sind, dass nicht Einmaleffekte sind, die sozusagen dann einmal irgendwo Geld investiert wird in, sag jetzt einmal, zum Beispiel Ameisensäure, die dann verdampft und letztendlich dann im nächsten Jahr muss man das wieder zahlen. Also das ist besser, ganz einfach Schulung zu machen, mhm. noch Möglichkeit, dass die Leute das richtig anwenden können und dass das dann halt zur nachhaltigen Absicherung der Bienenvölker eben führt. Ja. Ich meine, imagemäßig geht es Ihnen ja nicht schlecht. Sie haben die Biene als Wirtschaftsfaktor, als wichtig anerkanntes Tier. Die Imkerei ist ein sauberes Gewerbe. Es ist von dieser Seite her nichts gravierend Wildes dabei, sage ich einmal. Ist es eine Schlangengrube, trotzdem Interessensvertreter zu sein? Ja, ich würde jetzt nicht sagen Schlangengrube, aber natürlich, es gibt halt, wie das ich das zuvor eben schon auch geschildert habe, es gibt auch immer andere Interessensgruppen, mhm. die mit der gleichen Berechtigung mhm. wie wir ihre Interessen halt berücksichtigt haben mhm. wollte. Und das ist halt dann ein gewisser Wettstreit der Ideen, Wettstreit der Argumente, und so soll es eigentlich sein. Es ist ganz mhm. einfach wichtig, wenn es das Ganze fachlich und persönlich fairer Basis ausgetragen wird und kommuniziert wird, dann letztendlich kommt irgendwann einmal ein vernünftiger Kompromiss raus. Und das Schlechteste ist ganz einfach, wenn die Basis der Sachlichkeit mehr oder weniger verlassen wird und wenn es dann in irgendwelche Bauchgeschichten, Bauchentscheidungen gibt's gibt. Auch? Naja, es gibt immer wieder Themen, die dann halt sehr stark emotionell behaftet sind. Und da wäre es halt dann oft ganz wichtig, wenn es möglich wäre, das auch auf einer fachlichen Ebene sich auszumachen. Ja. Aber sind Sie zufrieden in Summe, wie es derzeit ausschaut mit Bienen in Österreich und der Imkerei? Zufrieden erstens einmal kann man nie sein, weil es immer wieder Sachen gibt, wo es halt nicht so gut gelingt, seine Interessen auch auf die aufmerksam zu machen oder dass sie auch berücksichtigt werden. Und es gibt jedes Jahr neue Herausforderungen und also aus dem Grund, man ist eigentlich nie am Ende. Also es wird einem sicher nicht fad. Und natürlich ist es für mich schön, wenn ich jetzt von Ihrer Seite höre, dass das eigentlich sehr, sehr, sehr gut ausschaut für einen Außenstehenden. Dann sage ich mal, dann kann man nicht alles falsch gemacht haben. Aber letztendlich, es gibt jedes Jahr immer wieder neue Herausforderungen und kaum ist man mit der einen Thematik so weit, dass man glaubt, okay, das ist jetzt auf einer guten Schiene, dann kommt das nächste Problem. Und da muss man halt dann sich damit beschäftigen und schauen, dass man es möglichst gut bewältigen kann. Ich war jetzt in Oberösterreich im Herbst und habe da einen Blühstreifen gesehen entlang eines Feldes. Und der wurde ja eingerichtet für Bienen von Bauern. Und da haben wir gedacht, nur da hat wieder was funktioniert. Ob es was bringt oder nicht, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es ist sicher auf alle Fälle vernünftig. Ein anderer Imker hat mir erzählt, er spricht mit dem Landwirt in der Nachbarschaft, einfach sie reden miteinander und deswegen mäht er nicht die ganze Wiese ab, sondern einfach streifenweise und irgendwie hat man sich da ganz gut auch arrangiert. Also Kommunikation ist da immer ein echtes Thema. Ist auch genau der Punkt, den ich zuerst gesagt habe. Wir haben ja in den letzten Jahren, das ist ja nicht in einer kurzen Zeitspanne passiert, sondern es hat einen relativ langen Gestehungszeitraum für das neue Ölpool gegeben, wo man halt dann versucht, solche Sachen wie Blühstreifen halt dann dementsprechend unterzubringen. Wobei halt da immer wieder die Frage ist, wie gut das dann angenommen wird. Das ist dann wieder Frage auch der Kommunikation, der Dotierung von diesen Maßnahmen, dass der Landwirt auch annehmen kann und dass es für den auch in irgendeiner Weise wirtschaftlich Sinn macht. Und da sind einige Sachen halt ganz gut gelungen und wobei natürlich sicherlich noch einige Wünsche offen geblieben sind. Aber das ist in der Natur der Sache. Man kann immer nicht 100% erreichen. Was halt da halt immer wichtig ist, weil Sie gesagt haben, ob das jetzt was hilft oder nicht, da ist es halt dann immer halt, man muss dann auch oft, es ist wirklich, findet man die Situation vor, dass Maßnahmen, die auf den ersten Moment sehr, sehr gut ausschauen und auch gut gemeint sind, 100% gut gemeint sind, letztendlich dann, wenn man gewisse Rahmenbedingungen nicht beachtet, dann sich sogar kontraproduktiv auswirken können. Ich sage jetzt einmal, dieser Blühstreifen, der ja eine total positive Sache ist. Mhm. Aber wir wissen aus der Diskussion, das haben jetzt, glaube ich, schon fast alle zumindest einmal so weit akzeptiert und aufgenommen, dass Pestizide unter gewissen Voraussetzungen für Bienen eine große Gefahr sein können. Wenn jetzt diesen Blühstreifen, der eine total super Sache ist, nicht mit einer flankierenden Maßnahme, sprich jetzt Pestizidverzicht jetzt in den angrenzenden Flächen mache, dann kann es natürlich sein, dass ich sämtliche Blütenbestäuber genau dorthin locke, aus der kompletten Gegend sozusagen konzentriert, dort mehr oder weniger auf dem Servierteller präsentiere. Und wenn jetzt es ist nicht jede Pflanzenschutzanwendung, das möchte ich auch sagen, jetzt prinzipiell für die Bienen ein Problem, aber wenn da eine problematische Pflanzenschutzanwendung, Pestizidanwendung jetzt auf dem Nachbargrundstück ist, dann können die mit einem Schlag alle konzentriert weg sein. Ja, also das ist genauso, ist, sage ich mal, immer super, wenn man für die Bestäuber, für diese solitärlebenden Bienen ein Insektenhotel zum Beispiel aufstellt, aber da nicht dementsprechende Vorkehrungen trifft, dass die Singvögel da sozusagen ein Haubenlokal vorfinden, wo sie eigentlich ohne sich viel zu bewegen relativ viel Nahrung vorfinden. Das ist auch nicht immer, es ist gut gemeint, aber kann oft das Gegenteil bewirken. Ja. Wenn man dieses Thema Neonicotinoide noch einmal anschauen, das habe ich aus Entfernung den Eindruck, wurde erfolgreich bewältigt. Es ist immer die Frage, was ist die Maßgabe für Erfolg? Es hat, sage ich einmal. Es hat den Bestand ja gefährdet, der Bienen. Also so war mein Eindruck jetzt der vergangenen Jahre, dass es ein echtes Problem war. Und das wurde politisch gelöst. Ich sag's einmal so. Die Diskussion der letzten Jahre hat letztendlich darin gegipfelt, dass man gewisse Anwendungen, Anwendungsformen von gewissen Produkten, aufgrund der Entscheidung und des Vorschlages der EU-Kommission verboten hat. Das hat natürlich einige der Probleme, die wir gehabt haben mit diesen Stoffen, mit diesen Wirkstoffen, natürlich beseitigt. Ist keine Frage. Auf der anderen Seite ist es wieder so, dass natürlich das ist immer das, und da sind wir jetzt im Problem, wo ich gesagt habe, es ist immer gut, wichtig, dass man eine fachliche Diskussion auf fachlicher Ebene hat. Das wurde natürlich auch sehr stark politisch aufbereitet, wurde sehr stark journalistisch und medial aufbereitet. Und da gehen dann wirklich die Feinheiten dann verloren. Und dann hat man dann schon den Eindruck vielleicht, dass das einzige Problem ist oder dass die einzigen Pestizide sind, die den Bienen Probleme machen. Auf der anderen Seite haben dann wieder sehr viele den Eindruck, als ob die Pestizide alleine das wären, was Bienenprobleme machen können. Also es ist immer ganz einfach, muss man einmal genau differenzieren, wie schauen die, für was ist was wirklich zuständig und dann dementsprechend die Probleme lösen. Und Faktum ist, es hat mit diesen Neonicotinoiden, die verboten wurden, vor allem in Kulturen wie Mais, große Probleme für Imker gegeben, wo es große Bienenschäden gegeben hat. Und vor allem in der Zeit von der Aussaat vom Mais von April bis halt ein paar Monate später hat es mit diesen Stoffen immer wieder Probleme gegeben. Die haben wir jetzt nicht mehr, das ist auch wissenschaftlich belegt. seit dieses Monitoring, durch das Monitoring belegt, seit die 2014 eben nicht mehr angewendet wurden, gibt es diese in diesen Gebieten diese Bienenschäden nicht mehr. Das ist insofern ist das erfolgreich. Mhm. Wie gesagt, es ist nicht, aber das waren nicht die einzigen Stoffe, die Probleme machen. Da gibt es nach wie vor welche, die nicht verboten sind, aber trotzdem auch Bienen schädigen können. Und ja, da muss man halt dann immer schauen, dass man dann eben die Interessen der Imker so vertritt, dass man sagt, okay, wenn es geschädigte Bienen gibt, dann muss man was unternehmen, egal ob das jetzt ja, gerade jetzt groß in den Medien ist oder nicht, und das muss eigentlich das Ziel sein. Ja. Und so die Ideallösung für alle wird es in diesem Bereich nicht geben, weil wenn man jetzt sagt, andere Interessensgruppe, wie geht es mit dem Maiswurzelbohrer, den Landwirten, die Mais haben, die werden jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen Gewicht auf ihre Schultern gekriegt haben, weil es nicht mehr so leicht ist, naja, vorher vielleicht. Also eine Verteilung der Probleme auf die Beteiligten. Das ist schon klar. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass nur mit Chemie alleine der Maiswurzelbohrer auch nicht zu bekämpfen oder beherrschen ist. Es ist fachlich unumstritten, dass mit Abstand die beste Bekämpfungsmethode die Fruchtfolge ist. Mhm. Da muss man aber dazu sagen, dass jetzt in Österreich Gebiete wie zum Beispiel Steiermark gibt, wo aufgrund einer jahrzehntelangen Entwicklung das halt sehr wenig Fruchtfolge vorherrscht und die Betriebe natürlich jetzt in einer ziemlich Zwickmühle sind, weil sie halt sehr stark darauf ausgerichtet sind. Man aber trotzdem auch schon seit, das ist ja nichts Neues, wir haben 2008 die ersten Probleme gehabt und wir ja von Anfang an gesagt haben, Leute, ihr werdet an Fruchtfolge nicht vorbeikommen. Ja. Das hat man halt einige Jahre dann halt, sage ich einmal so, nicht so ernst genommen. Man hat glaubt, man kommt mit Neonicotinoiden und Bienenschäden, kann man das halt relativ lang fortsetzen. Das hat sich halt gezeigt, dass es nicht so geht. Was halt auch dazu gekommen, was ich jetzt einmal als Imker, ich kann durchaus auch die Situation jetzt von den Maisbauern verstehen. Wir als Imker haben ja im Prinzip eine ähnliche Situation gehabt, wie wir eingangs schon, wie ich das erzählt habe und wie Sie auch gesagt haben, das goldene Zeitalter der Imkerei. Wir haben einmal eine Zeit gehabt, da haben wir unsere Varroa nicht gehabt. Ja. Und so müssen wir das einen Vergleich machen mit dem Maiswurzelbohrer. Also ich sage es einmal so, der Maisbau ist nicht mehr der gleiche, seit es den Maiswurzelbohrer gibt, genauso wie die Imkerei nicht mehr die gleiche ist, seit es die Varroa gibt. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, wir als Imker haben in irgendeiner Weise damit leben lernen müssen und das auch gelernt. Mehr oder weniger erfolgreich, wenn ich jetzt an das laufende Jahr oder die laufende Überwinterung denke, mit den Wetterkapriolen, die wir jetzt seit einem Jahr haben, die nicht für die Bienen günstig sind. Und ja, mit mehr oder weniger Erfolg halt dann. Und das, so sehe ich auch die Situation für den Maisbau. Und die Wissenschaft oder die wissenschaftliche Information und Expertise hilft dir dann natürlich schon auch, also für alle Beteiligten, Lösungen auch zu finden. Wobei dann immer wieder auch die Streitfrage ist, wer finanziert diese wissenschaftlichen Untersuchungen und steckt da vielleicht die Industrie wieder drinnen? Wieder Interessensgruppe, die ja auch valide Interessen hat. Saatgut, Pestizide und so weiter. Also alles schnell zu verdammen ist ja keine Kunst. Nein, das ist auch nicht Ziel und das kann es auch nicht sein. Wobei die Finanzierungsfrage ist die zentrale Frage. Aha, warum? Das ist die zentrale Frage. Zum einen einmal Monitoring, Analysen, wer zahlt? Es war in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass, oder sehr, sehr oft, ja, ich will nicht sagen, dass es immer so war, aber es war sehr, sehr oft, dass im Prinzip die geschädigte Branche, sprich jetzt bei den Bienenschäden halt die Imker, auch noch zusätzlich die Analysenkosten, zumindest aus Mitteln der Branche getragen wurden. Das ist eigentlich ein Zustand, der für einen Imker schwer verstehbar ist und auch für die Imkervertreter schwer zum Akzeptieren ist. Mhm. Das ist einmal die eine Sache. Die zweite Sache ist, bei all den Schäden, die waren, war es immer so, dass es eigentlich für die geschädigten Imker keine Entschädigung gegeben hat. In irgendeiner Weise, die wurden mit ihrem Schaden sehr oft und eigentlich immer alleine gelassen. Das ist auch schwer zu verstehen. Und das sind eigentlich das sind die zentralen Fragen, wo es immer wieder dann auch Diskussionsbedarf gibt und auch heute wieder, wenn es darum geht, was ist, wenn es Schäden gibt, dann heißt es, dann bekommt man den Hinweis aufs bürgerliche Gesetzbuch, was mehr oder weniger gleichbedeutend ist, ja. Ja, ich verstehe schon. Schau, wo du bleibst. Bleibst. Ja, genau. Und daher braucht man Interessensvertreter, die diese Position zu vertreten versuchen. Genau. Ja. Was mich interessieren würde jetzt noch einmal von der, ich meine, Fehler in dieser ganzen Geschichte sind ja beim Erwerbsimker ja grundsätzlich ja immer existenzbedrohend. Und deswegen ist da, finde ich, schon eine gewisse Humorlosigkeit nachvollziehbar zu denen, die die Imkerei nebenbei betreiben. Oder ist das nicht so? Also es ist schon ein Tick härter, die ganze Geschichte. Naja, sicher, wenn jetzt die Existenz gefährdet ist, sprich, wenn man im Prinzip nicht weiß, wo man das nächste Jahr dann mit seiner Familie hin soll, so. Das ist dann schon eine existenzielle Geschichte. Ja. Letztendlich aber ist es egal, wie viele Bienenvölker ein Imker hält. Sag's einmal so, wenn ich zu einem Bienenvolk hinkomme und ich bin Imker aus einer Liebe heraus, dann tut man das genauso weh, wenn da jetzt die Bienen draußen liegen und eigentlich hin sind. Ja? Also das ist für einen, der jetzt halt nicht so viel Bienenvölker hat und nicht davon lebt, genauso erschütternd. Ja? Also. Was mich noch interessieren würde, im Unterschied zum Hobby-Imker klingt eigentlich nicht so gut. Wie sagt man denn? Ja, ich habe kein Problem damit, Hobby-Imker zu sagen, nachdem ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es war das schönste Hobby der Welt und ich war 15 Jahre lang selber Hobby-Imker, also das wird oft, aber wie gesagt, Amateur klingt so wenig professionell. Weil nein, also, ist, also zum Nicht-Erwerbsimker, sagen wir es einmal so. Von der Betriebsweise her, also man hört ja, und das möchte man auch in einem Bienengespräch einmal dann, dass man das näher anschauen, die amerikanischen Imker, die Großimker, die dann irgendwo eine Kiste abstellen und am Ende vom Jahr holen sie es wieder, angeblich. Aber in der Betriebsweise, gibt es da etwas, wo man wirklich anders herangeht, wo man wirklich sagt, jetzt ich muss jetzt optimieren und jetzt einmal, ich zähle jedes Mal aufmachen als Arbeit, daher versuche ich die Anzahl an Reinschauen zu verhindern. Ist sicherlich gegeben, weil man sich das auch gar nicht leisten kann und das ist auch gut so. Also diese Arbeit, die Optimierung der Arbeitsschritte, die Straffung der ganzen Kette, das ist wirklich… Das ist notwendig. Da weiß man genau, was man… Man sollte nach Möglichkeit möglichst es vermeiden, unnötige Dinge zu machen. Und wenn ich mich jetzt an die Zeit als Hobbyimker, also wie in wirklich 15 Jahre oder so war, und das ist ganz einfach die Sehnsucht nach den Bienen, da jetzt wieder reinschauen zu dürfen, und was hat sich geändert und hin und her. Das ist natürlich was sehr Verlockendes, obwohl es eigentlich genügt hätte, wenn ich in 2-3 Wochen wieder mal reingeschaut hätte. Ja? Also das ist ganz einfach, aber ich würde es jetzt auch nicht kritisieren, es ist nicht notwendig. Es tut auch den Bienen, wenn man jetzt um den Wärmehaushalt der Bienen weiß, nicht unbedingt gut, aber es schadet ihnen auch nicht. Also ich meine, man sollte natürlich die Bienen schon auch in Ruhe lassen. Ja? Und, aber bei 500 Völker ist in Ruhe lassen Genau, und das ist eigentlich das Positive in dem Fall, da habe ich diese Sehnsucht, nachdem ich eigentlich permanent bei Bienen arbeiten kann und nicht wieder eine Woche warten muss, bevor er Waben in die Hand nehmen sollte oder könnte, da habe ich diese Sehnsucht, da jetzt permanent ein Volk zu zerlegen, ja gar nicht. Und das ist nicht jetzt negativ und ja, und man, das ist dann in dem Fall ein positiver Effekt, wenn man mehr Bienenvölker hat, dass man halt mit den Eingriffen dann her sehr, sehr sparsam ist und aber trotzdem permanent mit Bienen arbeiten kann. Also es ist nicht so, dass man sozusagen Entzugserscheinungen hätte. Ja. Ich glaube, die Erwerbsimkertage in Graz waren die dieses Mal. Die sind immer recht spannend mit Vorträgen und ja, Ausstellungen. Gibt's jedes Jahr, es sind sich die größte Imkerle für jeden Imker, egal wie er organisiert ist, zugänglich und das ist eigentlich immer sehr, sehr gut besucht und wird auch heuer wieder am 21., 22. Februar in Graz stattfinden. Ja. Ja, Herr Stich, was müssen wir eigentlich noch besprechen, wo man sagt, erst Präsident der Erwerbsimker Österreichs, über das haben wir nicht geredet, grob fahrlässig. Ja, Ich sage es einmal so, ich stehe gerne für Fragen bereit, aber ich weiß nicht, was die anderen da jetzt daran interessiert. Ich hätte meinen Kreis jetzt einmal gefragt, also wie immer mit einigen Abbiegern und so weiter, aber jetzt einmal zusammenfassend, wir haben ein bisschen einen Überblick bekommen, dass es eigentlich nicht die großen Unterschiede sind, die Nicht-Erwerbsimker und Erwerbsimker trennen, sondern es sind Erweiterungen, zusätzliche Fragen, die man hat. Dann in der Betriebsweise, dass man einfach mit 500 Völkern anders arbeitet, nicht so oft reinschaut und genau weiß, wo man was tut. Dann in der Interessensvertretung, dass es einfach um Kommunikation geht, den Standpunkt, die Expertise einzubringen. Und wenn es um durchaus Entschädigungen geht und wer zahlt für Untersuchungen, da wird es dann einfach, dass man feste Standpunkte auch vertritt. Gibt es sonst noch Themen, die Sie als Präsident der Erwerbsimker immer bei sich haben? Naja, das ist das sind also diese extern wirksamen Dinge, die man sozusagen auf seiner Agenda hat. Mhm. Aber, was möchten Sie schon gelöst haben? Bitte? Was möchten Sie gelöst haben? Aber das sind jetzt zwei Fragen. Was haben Sie immer dabei? Das heißt, was ja mal wichtig ist, dass ich immer dabei habe, ist es einen guten Rat und möglichst eine gute Expertise, wenn die Imker, also unsere Mitglieder, irgendwo ein Problem haben, sei es jetzt von irgendwelche Maschine passt zu welchem Betrieb, die Beratung, wie man Betrieb entwickelt. Ah, das machen Sie auch. Also das ist eigentlich das ist mein tägliches Brot auch, wo ich den Leuten versuche, zur Seite zu stehen, wenn sie sagen, okay, sie kennen sich jetzt eben bei der Förderung nicht aus oder das und das und was, wie komme ich zu einem Einheitswert, wie groß ist der Einheitswert und das sind die täglichen Sachen, die man immer hat. Also die Beratung. Also Ansprechpartner für alle Fragen der Reihe, also und vor allem jetzt der erwerbsorientierten Imkerei, um da kompetent dementsprechend Hilfestellung zu geben. Das ist eigentlich eine der Hauptaufgaben des Erwerbsimkerbundes. Also wir sind das in dem Sinn nicht nur Interessensvertretung, sondern das geht ganz einfach auch um die Leute zu beraten, Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir haben das sehr, sehr intensiv. Primär Informationen, die wir den Leuten elektronisch übermitteln. Also das sind eigentlich die wichtigen Dinge. Und ganz einfach, ja, zu schauen, dass die Rahmenbedingungen für erwerbsorientierte Imkerei, und das kann schon, sage ich mal, wir haben jetzt immer nur von Betrieben über 500 Völkern geredet, also sage ich mal so, man kann mit 15, 20 Völkern auch sehr professionell und schon erwerbsorientiert arbeiten, also ich sage so, ich würde das jetzt nicht auf jetzt Großbetriebe reduzieren und ja, das gehört eigentlich zu den Hauptaufgaben auch, muss man sagen. Und zu den anderen Sachen, die Sie gesagt haben, kann ich nur so unterstreichen. Und wie gesagt, es ist noch nicht alles gelungen. Es ist uns bis jetzt nicht gelungen, zum Beispiel, dass die Leute, die jetzt in der ganzen Pestizidfragen und in den Pestizidschäden in den letzten Jahren, obwohl mit wissenschaftlichen Projekten belegt und sonst was, dass die einen Cent Entschädigung für ihre Schäden bekommen haben. Da kann man gewisse Sachen. Und die Anzahl der gestorbenen Völker kennt man, also man weiß, wie viel da... Kennt man schon in den Gebieten, ja, klar. Ja, ist es in Summe eine verdammt harte Arbeit als Erwerbsimker? Naja, ich sag's einmal so, ich habe gesagt, das ist ein schöner Beruf, das ist keine Frage, wenn man mit Bienen sehr gern arbeitet. Es ist sicherlich so, dass er auch ein sehr schwerer, es ist körperlich schwer. Also man muss sehr viel Gewicht manipulieren, ja. Und auch vom Arbeitsaufwand, das ist ein Beruf mit sehr großen und intensiven Arbeitsspitzen. Sage jetzt mal, die Zeit von Mai bis Juli extrem, man muss auch wandern mit den Bienen, die Bienen zu dementsprechenden Tracht- und Honigquellen eben bringen. Und das ist eine sehr, sehr intensive, zeitraubende, arbeitsintensiv und natürlich auch, es spielt sich in der Nacht ab. Also das ist, ja, es ist halt sehr, sehr anstrengend auch. Und ich sag's einmal so, von Bienen wirklich jetzt seine Existenz zu fristen, das ist schon eine sehr anspruchsvolle Arbeit, wo man auch sagen, wo ich persönlich auch vor den Kollegen da, die das alle machen, einen Respekt habe. Ja. Das ist ganz einfach nicht so einfach, aber trotz allem, es ist wieder auf der anderen Seite, bekommt man auch sehr, sehr viel, also Freude eben an dem Job. Also ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, okay, jetzt morgen muss ich wieder das machen. Natürlich, es ist nicht immer jede Arbeit, die man gleich gern macht, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, jetzt muss ich in die Arbeit gehen. Ja. Mhm. Und irgendwie ist verschwimmen auch dementsprechend natürlich dann auch die Grenzen zwischen Urlaub und Arbeit. Ja. Also das ist nicht immer zum Wohlwollen der Familie, vielleicht wenn man jetzt kleine Kinder und so weiter hat, weil man natürlich sehr vieles auch dem unterordnen muss. Also in den Zeiten, wo sehr die Arbeitsspitzen im Sinn, und das kommt dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel schulpflichtige Kinder hat, auch in die Zeit der Ferien rein, ja, mit Urlaub fahren oder sonst was, das schaut halt dann sehr schlecht aus. Ja. Also es ist halt nicht immer nur alles die Sonnenseite, es gibt natürlich auch Sachen, wo man dann sagen muss, okay, da ist es halt dann nicht so einfach. Aber in Summe ist es wichtig, dass man eine Freude am Job hat und das nicht als Job betrachtet, sondern dass es eigentlich als Berufung ist und sozusagen Beruf ist, ja. Gibt es Länder, in denen die Erwerbsimkerei besser oder angenehmeres Rahmenbedingungen hat, das goldene Land der Imkerei? Naja, an sich ist es doch so, dass halt die südlichen Länder in Europa mehr in dem Bereich, was die Natur eben da zur Verfügung stellt, bietet, dass es dort letztendlich noch leichter ist, auch Bienen in noch größeren Betrieben zu halten. Mhm. Aber das muss nicht unbedingt sein. Das muss nicht Italien. Unbedingt dann vor Italien zum Beispiel. Mhm. Da ist die Betriebsgröße, die durchschnittliche Betriebsgröße mit Sicherheit höher und größer. Woran liegt das? Das liegt an den Rahmenbedingungen. Natürlich, es ist, wie lange dauert ein Honigjahr? Also bei uns, die Saison der Blüten, die blühen, ist bei uns wesentlich kürzer. Das heißt, man hat weniger Zeit, die Bienen haben weniger Zeit, Honig zu sammeln. Also das sind halt die natürlichen Bedingungen, die Rahmenbedingungen für Bienen halt günstiger. Die natürlichen Sachen. Aber ja. Die rechtlichen und Interessen. Was nicht heißt, dass die nicht auch ihre Probleme haben und oft die gleichen Probleme. Also wenn auf europäischer Ebene kann man nur feststellen, dass die Probleme die gleichen sind. Also ob das jetzt von der Pestizidproblematik, das war ja kein österreichisches Problem, das war auch keine österreichische Erfindung, dass sozusagen das jetzt verboten wurde, sondern das ist von EU-Ebene gekommen, die hätte das nicht für Österreich gemacht. Ja. Also wir haben in Europa generell dieses Problem. Mhm. Wir haben in Europa generell auch, egal wo fast, also zum Beispiel Varroa, ist auch überall ein Thema, dass das ganz einfach schwierig ist, immer schwieriger wird aufgrund von Klimawandel und sonstigen Sachen. Also das heißt, die Änderung der Wärmeverhältnisse sozusagen im November, wie es wir jetzt gehabt haben, wo ganz einfach wichtig wäre, dass es ein bisschen kühler ist. Also das sind alles Sachen, Probleme, die mehr oder weniger europaweit vorhanden sind, zum Teil weltweit auch gewisse Sachen immer wieder die gleichen sind, aber in Europa, da schaut es relativ ähnlich aus. Mhm. Da gibt es ja die Europäische Imkervereinigung, glaube ich. Richtig, ja. Walter Hefecker, glaube ich, ist der. Genau, ist der Präsident. Der auch einen Podcast betreibt nebenbei, der sehr interessant ist. Stimmt, ja. Ja, ja, und so Themen wie italienischer Beuterkäfer oder der kleine Beutekäfer, der aus Italien kommt, ja. Genau, und die Vespa Velutina, genau, solche Geschichten. Ja, das sind halt Herausforderungen, die wir jetzt in der Zukunft dann haben werden. Aber so Sie treffen auch die Kollegen international. Also verständlich, klar. Das ist regelmäßig, wir sind regelmäßig in Kontakt. Ja. Und ja. Andere Kontinente auch? Andere Kontinente, das ist normalerweise eher nicht der Fall. Das ist eher, ja, das gibt immer wieder halt auch da Ausnahmen, dass man auch mit Kollegen, das ist meistens dann im Rahmen von internationalen Veranstaltungen, wie der Abimondio und so, wo man dann halt Kollegen aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten eben dann wieder oft trifft und so und Kontakt hat. Aber das ist an sich in Europa, da, das ist regelmäßig und jährlich zumindest einmal ein Treffen. Und da, wo man sich auch austauscht, wo die Probleme liegen, das gibt es dann ganz verwunderliche Probleme, dass die EU jetzt zum Beispiel eine Richtlinie für die Beseitigung von sozusagen biologischen Eindringlingen macht und dabei ist die Akazie, also die Robinie, mehr oder weniger da als das größte oder ein großes Problem zu erklären und zum Beispiel die Kollegen in Ungarn große Sorge haben, dass der Honig, der mehr oder weniger das Synonym für ungarischen Honig ist, die Akazie, dass die plötzlich jetzt dann gezielt dann eliminiert und ausgehackt wird. Ja. Und das Springkraut. Springkraut, ja. Aber das ist halt nicht so ein Markenhonig. Aber. Ja, aber wenn man das jetzt sieht, okay, für die Ungarn ist es ein großes Problem, ist für die ist es das größte Problem, ja. Weil sozusagen sich die Imkerei ohne Akazienhonig schwer vorstellen können. Dementsprechend sind sie dann auch sehr, sehr stark daran interessiert und legen da sehr, sehr, sehr viel Energie rein, dass das in irgendeiner Weise dann doch nicht so kommt. Wenn man auf der anderen Seite sieht, dass auch, sage ich mal, in größeren Gebieten Österreichs, vor allem jetzt im Osten, Akazienhonig auch eine große Bedeutung hat, dann ist es gut, wenn man sich da auf europäischer Ebene dann verständigen kann und gemeinsame Anstrengungen machen kann, weil ich sage es einmal so, Österreich und da sage ich jetzt einmal nur jetzt einen Teil, sage ich mal, wenn man jetzt Niederösterreich, Burgenland vor allem und Wien nehme, würde nie die Bedeutung bekommen, dass das in irgendeiner Weise Gehör findet, wenn das nur aus Österreich und da nur ein Teil kommt. Ja. Wenn das aber jetzt aus Ungarn, das sind die Rumänen, die da ein großes Problem hätten damit, es sind die Italiener, die ein riesiges Problem haben, es sind die Franzosen, die ein riesiges Problem haben und wenn man sich da in dem Fall dann halt zusammenschließt, dann hat das auch die Chance, dass es bei der Europäischen Kommission Gehör findet und dass man da dann Regelungen macht, die zum Beispiel, unser Ziel ist es zu sagen, okay, Akazieflächen sollen nicht ausgeweitet werden, aber man soll sie auch nicht sozusagen reduzieren und ausrotten. Ja. Mhm. Wahnsinn. Und das alles unter einen Hut zu bringen. Und das Ganze ist ja immer im Schweben, ist immer ein Prozess der Auseinandersetzung, der dampft schon. Es wird einem nicht fad, ja. Dann hätten wir alle ein bisschen den Honigpreis auch wertgeschätzt. Das ist aber eine Marktgeschichte auch. Hängt auch immer sehr stark mit der Wertschätzung des Imkers für seine eigene Arbeit. Genau. Auch, Selbstbewusstsein, aber auch Kreativität, wie man das auch gut verkaufen kann. Und eine Sache ist noch die Rassenfrage. Backfast Kaniker, betrifft Sie dieses Thema auch mit Gesetzen, mit Landesgesetzen, Belegsstellen, glaube ich, sagt man, gell? Wer wo was halten darf, diesseits oder jenseits des Leitergebirges, mit oder ohne Streifen, ist das ein Thema für Sie? Zwangsläufig ist es immer wieder ein Thema, mit dem man konfrontiert wird. Ich sage es einmal so, es ist eines, würde ich sagen, einmal der grundsätzlich meiner Meinung nach überbewerteten Themen. Wir haben wesentlich wichtigere Themen, wenn Sie am Honigpreis angesprochen. Wir haben eigentlich schon über alle wichtigen Themen gesprochen. Okay, das beruhigt mich, ja. Das würde ich jetzt einmal prinzipiell nicht zu den allerwichtigsten Themen zählen. Ich habe das zuerst im Zusammenhang mit der Pestiziddiskussion schon gesagt, dass das Vernünftigste und Beste ist, um ein Problem in irgendeiner Weise vernünftig zu lösen, eine fachlich-sachliche Diskussion ist. Dass Emotionalisierung und das eigentlich einer vernünftigen Lösung meistens sehr stark im Weg steht. Und das würde ich sagen mal eins zu eins auf diese Frage übertragen. Und wie gesagt, man wird immer wieder damit auch beschäftigt werden, aber es ist sehr, sehr, sehr, würde ich mal sagen, emotional belegt, zum Teil ideologisch belegt. Mhm. Und eigentlich, das ist jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass das das Thema ist, dass wir lösen müssen, um der Imkerei die Zukunft zu sichern. So abschließend, gibt es etwas, was die Menschen, die Imker eint, was die gemeinsam haben, so verschieden sie auch sind? Haben sie irgendwas gemeinsam? Ich hoffe schon. Die Bienen? Die Liebe zu Bienen. Okay, danke. Danke, Herr Stich. Gerne, ja. Ein Gespräch mit Josef Stich war das. Er ist Präsident des österreichischen Erwerbsimkerbundes. Und jetzt nach Kitzsee in Ostösterreich zu Martin Winter, zu unserem Korrespondenten, der erzählt, was los ist an seinem Bienenstand. Ich Ja, mein Name ist Martin Winter. Ich bin aus dem äußersten Osten von Österreich und habe jetzt da seit heuer, April, drei Völker. Ja. Die Völker stehen bei mir im Garten. Das heißt, einer direkt im Garten unten, zwei auf einem Balkon oben. Und ja, es ist eigentlich das Jahr recht gut gelaufen bis jetzt. Du bist Anfänger. Ich bin Anfänger, ja, absoluter Anfänger. Ich habe aber so Praxiskurse gemacht in der Schule in Wart. Ja. Und habe mich halt dann in das Vergnügen reingestürzt. Du sagst, äußerster Osten Österreichs, das ist wirklich an der ungarischen Grenze, gell? Es ist an der slowakischen Grenze. Wir sehen rüber zu Petržalka, zum Ortsteil von Bratislava. Verstehe. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, in die Imkerei einzusteigen? Das ist eine gute Frage, das kann ich gar nicht so beantworten. Das hat sich irgendwie entwickelt. Ja. Dann habe ich einen Kurs gesehen, dass sie einen Kurs anbieten und das ist so gewachsen innerhalb von ein paar Monaten. Ja. Und dann war das eigentlich ein Fakt. Und du hast es ja genauso gemacht, wie man immer rät, also die Kurse machen, also wirklich wissen, worum es geht, aber dann eben auch drei Völker zu haben, damit, wenn mit einem was schief geht, man nicht ganz alleine dasteht. Ja, das war so der Rat, dass man zumindest drei Völker haben soll. Und das war sicher gut, weil mit einem der Völker weiß nicht genau, ob das so klappt, weil da hat es mit der Königin Probleme gegeben. Die ist nämlich jetzt im Oktober ist sie irgendwie eingegangen, was auch immer, und das Volk wird nichts mehr. Und also es, alle drei leben noch, also das habe ich jetzt vor ein paar Tagen noch gesehen. Das ist so der Stand Mitte Jänner, gell? Das ist Stand Mitte Jänner, ja. Obwohl man rundherum hört in Österreich, dass schon sehr viele Völker ja jetzt im Herbst eingegangen sind. Das heißt, da ist die Königin eingegangen im Oktober und dann war es einfach dann vorbei mit dem Volk, da kann man dann einfach nichts mehr machen. Genau, da gibt es keine Begattung mehr, das ist dann schon zu spät. Ja. Es war die Frage, ob man es vereinigt oder abkehrt, aber ich wollte es dann Bini nicht mehr antun in diese Zeit. Da habe ich es ja drinnen und dann schauen wir, ob es im Frühjahr noch weitergeht, dann kann ich es nachher noch vereinigen. Wir haben auch drei Völker als Neueinsteiger und das merkt man dann eben wirklich, dass die Völker unterschiedlich sind. Das hat auch immer wieder der Imkerlehrer gesagt, dass eigentlich die Völker durchaus anders sind. Hast du das auch bemerkt? Ein bisschen schon. Wahrscheinlich braucht man dann ein bisschen mehr Gespür, damit man das dann noch besser, die Unterschiede herausmerkt. Ja. Ja. Natürlich schon, so vom Warmsitz und so weiter. Und eben dieser eine Stock mit der Königin, weil da hatte ich ja so, die Königin ist ja im Juni hat sie Probleme gemacht, da ist ja neu dann nachkommen und also dieser eine Stock war ja ein bisschen anders. Insofern stimmt es schon, ja. Aber was jetzt der Honigausbeute anbelangt, ja, muss ich sagen, waren alle drei ziemlich gleich. Und obwohl es ja heuer ein schlechtes Jahr war, wie man so hört, ja, das kann ich überhaupt nicht bestätigen, weil bei uns war wirklich sehr viel. Wobei wir halt insofern begünstigt sind, dass wir halt einen pannonischen Einfluss haben, das pannonische Klima, und da regnet es halt weniger. Ah ja, das heißt, du hast im ersten Jahr schon Honig geerntet? Ja, ich habe für die drei Stöcke 145 Kilo bekommen. Ui. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber das heißt, du bist im April dann praktisch, sagst du, hast du die Bienen als was kriegt man die, als Ableger? Nein, ich habe es bekommen mitsamt den Waben, also ein gesamtes Volk. Und wie geht's dir insgesamt mit dem Lernen und mit der Thematik? Bist du eingebettet in einen Kreis von Menschen, die du jederzeit fragen kannst, oder bist du da auf dich gestellt? Ich sitze mir eigentlich hauptsächlich auf das Forum, wo du eh auch bist, auf den Bienen aktuell. Das gibt mir sehr viel eigentlich. Und dann eben bin ich sehr dankbar über diese Bienen-Podcasts. Da lernt man auch immer wieder dazu und das geht schon so, ja. Ich finde die Videos eigentlich auch ganz hilfreich über YouTube, weil die ermöglichen, dass man anschaut, so gewisse Fertigkeiten, die man eigentlich lernen muss. Absolut, ja. Gewisse Dinge überhaupt nicht gewusst, wie man das angeht und so weiter. Und genauso habe ich das auch gemacht, YouTube angeschaut und dann sieht man schon sehr viel, wie machen das andere. Und das mit dem alleine ist uns schon viel geholfen auch. Ja. Und wie ist der Plan? Wie geht's weiter bei dir? Also jetzt haben wir mal Jänner. Man spürt ein bisschen schon jetzt die Tage länger werden, also dass es später dunkel wird. Man spürt, dass da jetzt irgendwas langsam irgendwann einmal anfängt. Aber was ist der Plan bei dir? Wie möchtest du weitermachen jetzt so im zweiten Jahr? Naja, natürlich hängt es von der Witterung ab, aber wie gesagt, unser Wetter ist ja doch etwas anders wie im Rest von Österreich und es beginnt sich ja früher in den meisten Fällen. Und ich rechne schon, dass so Ende März wieder richtig losgeht dann. Ja. Es ist auch so, dass ich bin in Cizé. Cizé ist die größte Mariengemeinde Österreichs. Aha. Und jetzt ist die Frage, ob sie das ausgeht, weil das sind doch eher die ersten Bäume, die zum Blühen beginnen, so Anfang April herum. Und ob da die Bienen so weit sind, das werden wir sehen. Das hängt natürlich auch von der Temperatur ab. Ja. Wobei ich habe heute nachgeschaut, wir haben 8,5 8 Grad gehabt und die Bienen, also manche Bienen sind rausgerochen. Bei dieser Temperatur? Ja, obwohl es normalerweise heißt bei 12 Grad. Ne? Genau. Und insgesamt so zusammenfassend, war es ein schönes Jahr für dich mit dem Einstieg? Das kann man wohl sagen. Natürlich hat man hin und wieder Tage, wo es einem nicht so gut geht, wo man glaubt, naja, weiß nicht, ob das gut ist, ob das wirklich weitergeht und so. Und vor allem ist es auch so, man ist in der Schule oder in der Theorie, schaut alles gut aus, aber wenn man dann beim Stock ist und weiß man jetzt nicht immer sofort, na, was soll man jetzt da wirklich machen und so. Ne? Das kannst du sicher bestätigen, dass es in der Praxis halt immer anders ausschaut als wie am Papier. Ne? Das Flugloch beobachten finde ich sehr schön. Also sie mit einem Sessel hinsetzen und schauen, was sich tut. Da kann man echt lang dabei sitzen. Und was ich mir nicht traue, ist, ohne Schutz irgendwie so mutig hinzugehen und das alles zu machen, wie wir es im Kurs gemacht haben. Wir haben einen Kurs in Mistelbach und wir waren da einfach draußen im Feld und bei den Stöcken und da hat keiner einen Schutz gehabt und es ist ja überhaupt nichts irgendwie passiert. Aber das traue ich mir alleine irgendwie nicht, so nett, da habe ich irgendwie so eine gewisse Hemmschwelle. Ja, es hat auch ein bisschen gedauert. Also bei mir war es so, nachdem es im Garten steht, kommt es natürlich durchaus vor, dass ich das Ganze mit der Badehose mache, ne? Wenn es ja heiß ist. Also das war nicht wirklich ein Thema. Ja. Ah ja. Hängt natürlich auch ab vom Wetter und so weiter, das weißt du. Ne? Aber in den meisten Fällen hat es schon so funktioniert, ja. Das heißt, einige Stiche hast du schon erfahren. Ja, natürlich, ja. Und ich reagiere auch ziemlich heftig drauf. Aha. Aber ich habe so ein Gerät, so ein Bite Away. Und das hilft eigentlich recht gut, ja. Den habe ich auch gekauft und wir haben aber eben erst gebraucht für die Gelsen, aber da funktioniert es auch super. Er hitzt die Stelle und immer dann, wenn man sagt, jetzt reicht's, aber es tut jetzt weh, dann hört er eh auf zum Heizen, genau, dann ist genau vorbei. So ist es. Ja, aber das ist wirklich sehr hilfreich, ja. Gut, Martin, dann, ich glaube, das wäre es einmal fürs Erste und vielleicht, wenn man wieder mal im Laufe des Jahres einmal wieder mal reden, wie es geht, dann könnte man ein bisschen vergleichen, wie es weitergeht oder wie es weitergegangen ist. Ja? Vielen Dank, ja. Das war die 9. Ausgabe der Bienengespräche. Keine journalistische Arbeit sind diese Sendungen, sondern Gespräche mit dem Ziel, mit vielen Stimmen ein Bild aufzunehmen über die Bienen, die Menschen und die Imkerei. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Stadthonig. Dazu fahren wir nach Linz, zur Linzer Biene, wenn alles klappt, aber das werdet ihr Mitte Februar in einem Monat dann sehen oder besser gesagt hören. Auf Facebook übrigens könnt ihr den Bienen-Podcast liken, da kriegt ihr dann ein bisschen mit, was sich hier tut und könnt leicht auch Anregungen geben. Shownotes und Links findet ihr auf der Homepage von www.bienenpodcast.at. Ja, und das war's. Lothar Bodingbauer wünscht euch einen schönen Start in den Frühling, wann immer der auch kommt.